Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist von Psalm 119, Vers 105. Ich möchte alles, was ich tue, stets nach deinen Ordnungen ausrichten. Gott segne dieses Wort. Im Englischen lesen wir in der NASB-Version: Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Warum wir die Bibel brauchen. Was wir hier eben gelesen haben, ist wichtig und vorentscheidend für uns, da wir im deutschen Text lesen, dass wir in unserem freien Willen uns stets nach Gottes Ordnung ausrichten. Das heißt, wir folgen Gottes Wort und Gottes Wahrheit und all das, was wir brauchen für unser tägliches Leben, um Entscheidungen zu treffen, wenn es nun um Beziehungen geht oder Entscheidungen in der Arbeitswelt oder familiäre Beziehungen oder was auch immer es nun sein mag. In der Bibel finden wir das alles. Im Englischen haben wir, ist das Wort so dargestellt, dass es uns Licht gibt. Das Wort, also Gottes Wort, die Bibel, schenkt uns Licht. Es ist also ein Licht für unsere Füße, womit wir also wissen, in welche Richtung wir gehen. Und ein größeres Licht sogar, damit wir den richtigen Weg finden, a light to my path. Und so haben wir durch Gottes Wort stets die Möglichkeit, in sein Wort zu gehen und durch sein Licht zu sehen, welchen Weg wir einschlagen sollen, welche Entscheidungen wir treffen sollen, wo wir Rat brauchen. Oft sind wir ratlos. Wir wissen nicht, welchen Weg wir einschlagen sollen. Sollen wir dies tun oder das? Und da hilft uns Gottes Wort. Und die Bibel ist voller Beispiele von Menschen wie du und ich, die oft in Schwierigkeiten sind, aber auch im normalen Leben, im tagtäglichen Leben Entscheidungen treffen. Manchmal größere, manchmal kleinere. Und die Bibel ist voll von Wissen und Rat, das auch nur in der Bibel zu finden ist. Und wir wissen auch, dass unser Herr Jesus Christus unser Wort ist und uns sein Wort gegeben hat. Und ohne Licht sind wir in der Dunkelheit und wir wissen nicht, in welche Richtung wir gehen sollen. Gottes Wort ist unser Kompass und weist uns immer den rechten Weg. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für den heutigen Bibelvers, den wir im Deutschen und Englischen gelesen haben, und lernen, warum wir die Bibel brauchen. Die Bibel braucht uns nicht, aber wir brauchen die Bibel. Und wir finden Entscheidungshilfe für unser tagtägliches Leben in allen Bereichen, in allen Lebensbereichen, in allen Lebenslagen. Und das finden wir nur in der Bibel. Das ist dein Wort, Herr Jesus. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. In Jesus geheiligtem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.